Ich glaube, meine einzige Chance ist es, durch das Fenster zu springen. Also gut. Inspektor! Oh mein Gott! Wie konnte das nur... Heilige Maria! Das Pfarrhaus! Das war knapp. Puh. Gott sei Dank. Die Feuerwehr. Dann lässt sich hoffentlich Schlimmeres verhindern. Oh, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass Sie schon da waren. Ich war nur kurz auf dem Markt. Oh, Himmel! Miss Henshaw, nehme ich an. Keine Sorge, es ist ja nicht Ihre Schuld. Aber ich habe jemanden gesehen, als ich hier ankam. Ich denke, wir können wohl von Brandstiftung ausgehen. Oh mein Gott, erst der arme Vater Joe und jetzt auch noch sein Pfarrhaus. Dabei war der Anbau hier doch sein Ein und Alles. Ich schätze, wir könnten nur abwarten, bis die Feuerwehr hier ihren Dienst verrichtet hat. Das sollte uns jetzt aber nicht abhalten, Ihren Vater Joe zu finden. Und den Brandstifter. Sieht so aus, als habe sich Ihr Auftrag gerade noch weiter vergrößert. Und ich bin heilfroh, dass Ihnen nichts Schlimmeres passiert ist. Gut gemacht. Addiere auf deinem Zettel einen Punkt zu deinem Punktestand. Kapitel 3. Die Recherche beginnt. Wohnung von Miss Henshaw, Dienstag 13.10 Uhr. Gott sei Dank ist das Pfarrhaus nicht komplett ausgebrannt. Diese verdammten Fulanis. Fulanis? Sie meinen diese Nomaden hier vor der Stadt? Nomaden? Die sind so sesshaft wie Faultiere, haben sich hier einfach niedergelassen und behaupten jetzt plötzlich, unser Grund gehöre ihnen und ihren Viechern. Ich habe von den Konflikten schon gehört. Danke. Ich sag's Ihnen ganz offen, diese ganze Friedenskrämerei von diesem Women's Interfaith Council ist ein Schuss in den Ofen. Seit Wochen schleichen diese Fulanis hier schon um unser Anwesen. Sie sind sauer, weil wir es eingezäunt haben, damit ihre Ziegen nicht unsere Süßkartoffelfelder plündern. Jedes Jahr kommen sie näher herangezogen aus dem Norden. Boko Haram-Gebiet, sagt doch alles. Erst letztes Jahr haben die an Weihnachten ein ganzes christliches Dorf niedergebrannt. Das ist doch ganz klar ihre Handschrift. Dieser eitle Sonnenschein, den alle immer predigen mit Völkerverständigung und so. Ich glaub denen kein Wort. Na, dann werde ich mit diesen Fulanis mal reden. Wo finde ich die? Ich schreib's ihnen auf. Du hast den Aufenthaltsort der Fulani-Nomaden bekommen. Hörspielelement C. Nimm es zu dir und bewahre es auf. Was möchtest du nun tun? Die Haushälterin Miss Henshaw weiter befragen? Wähle Track 17. Zu den Fulanis reisen? Wähle Track 32. Wähle jetzt den gewünschten Track.